Achtung, Achtung, es spricht Nationalrat Otto Bauer. Eine schwere Wirtschaftskrise lastet auf der ganzen Welt. Immer neue Maschinen sind im letzten Jahrzehnt aufgestellt worden. Immer mehr Rohstoffe bringen die Landwirtschaft und der Bergbau hervor. Aber die neuen Maschinen stehen still, aber die Rohstoffe bleiben ungenutzt. 15 Millionen Arbeiter und Angestellte lässt die Welt feiern. Millionen Menschen darben, Millionen Mütter können ihre Kinder nicht sättigen, nicht mit dem Notwendigsten versorgen. Und dennoch lässt die Welt die Arbeiter feiern, die, wenn man sie nur arbeiten ließe, alles herstellen könnten, was die darbenden Massen entbehren. Abermals erlebt so die Menschheit den ganzen Widersinn der kapitalistischen Gesellschaftsordnung. Die Kapitalisten fürchten das dumpfe Grollen der Volksmassen, die sich gegen diese Gesellschaftsordnung auflehnen. Darum wenden sie Millionen und Abermillionen auf, um Gewalthaufen zu organisieren und zu bewaffnen, die die darben Grollen Massen gewaltsam niederwerfen und niederhalten sollen. Die Furcht der Reichen vor der Grollen Armut gebiert den Faschismus. Die Kapitalisten wollen ihre Profite, die die Wirtschaftskrise senkt, auf Kosten der Arbeiter und Angestellten wieder vergrößern. Dabei sind ihnen die Gewerkschaften im Wege. Deshalb bemühen sie sich, die Gewerkschaften zu zerschlagen, Lohndrücker und Streikbrecher in die Betriebe zu bringen. Wer aber liefert den Kapitalisten die Lohndrücker und Streikbrecher? Die Faschisten, die Heimwehr. Die Kapitalisten wollen die Arbeitslosenversicherung zerschlagen. Schon liegt im Parlament eine Regierungsvorlage, nach der 70.000 arbeitslosen Arbeitern und Angestellten die Arbeitslosenunterstützung geraubt werden soll. Gegen diesen unmenschlichen Plan kämpft die Sozialdemokratie. Die Kapitalisten müssen die Sozialdemokratie niederringen, wenn sie die Arbeitslosen ihrer Rechte berauben wollen. Wer soll den Kapitalisten helfen, die Sozialdemokratie niederzuringen? Die Faschisten, die Heimwehren. Die größte bürgerliche Partei, die Christlichsoziale, hat sich dem Faschismus in die Arme geworfen. Sie hat Polizei und Gendarmerie einem faschistischen Minister des Innern überantwortet. Die Faschisten und ihre klerikalen Bundesgenossen müssen wir schlagen, wenn wir die Demokratie sichern wollen. Aber wir wollen die Demokratie nicht nur sichern, wir wollen sie ausbauen und weiterentwickeln zu einer Demokratie des arbeitenden Volkes in Stadt und Land. Schritt für Schritt wollen wir die Quellen des Reichtums, die heute Großgrundbesitzern und Großkapitalisten gehören, in das Eigentum der Demokratischen Republik überführen. Planmäßig wollen wir daran arbeiten, dass das Mitbestimmungsrecht der Arbeiterklasse im Staat und im Betrieb gesichert und ausgebaut werden.